Ein Verschlag aus Lindenholz. Und wenn die Bauern auch riskieren, ich kann mich drüber amüsieren. Sie haben tiefen Dreck nach Scham und Fettenstolz. Später dann krepiert es als Safina vom Refugium. Doch am Tag